Ich begrüße auch unsere Online-Schüler und ihr seid ja schon alle begrüßt worden hier. Ja, ich starte mit dieser neuen Stunde. Das letzte Mal habe ich über unser Denken gesprochen und geprägt von Lügen oder von Wahrheiten. Das ist ein ewig langes Thema, aber es ist sehr, sehr wichtig. Und heute werde ich Dinge erzählen, die ihr bestimmt schon oft gehört habt. Aber sie sind noch längst nicht immer präsent in unserem Bewusstsein. Deswegen habe ich diese Stunde heute Bewusstseinsbildung genannt, meine Identität in Christus. Wir knüpfen. Oh, danke. Wir knüpfen an die letzte Stunde an. Da haben wir uns alle gegenseitig gesegnet mit einem Bewusstsein für unsere Identität, wer wir in Christus sind und für unsere rechtmäßige Stellung vor Gott. Habt ihr das vielleicht ab und zu mal gemacht, euch gesegnet? Super, das freut mich. Einer ist immerhin mehr als keiner. Und das hilft, wenn wir uns das bewusst machen, wer wir in ihm sind, dann fängt unser Denken sich an zu verändern. Das passiert natürlich nicht auf Knopfdruck. Das Wissen alleine ist es nicht. Wenn du denkst, du bist ein Trottel, dann wirst du dich wahrscheinlich wie ein Trottel verhalten, oder? Wenn du denkst, du bist ein Nichts, verhältst du dich mit hoher Wahrscheinlichkeit wie ein Taugenichts oder ein Versager, was auch immer diese schlimmen negativen Worte aussagen. Das ist in uns dann, in unserem Bewusstsein. Und das muss raus. Wir wollen es heute ein bisschen anfangen aufzubauen. Aber siehst du dich als Kind Gottes, als Sohn des Höchsten von edlem Geblüt, dann ändert sich dein Bewusstsein. Aber tust du das den ganzen Tag? Wenn du aufwachst, was denkst du denn dann, wenn du Auto fährst? Wenn du gerade eine schlechte Nachricht bekommen hast? Segnest du dich dann auch mit dem Bewusstsein, wer du in Christus bist? Das hilft enorm, dieses Bewusstsein einfach wachsen zu lassen. Bevor wir Jesus angenommen haben, ihr wisst es alle, waren wir Sünder. Ich stelle euch heute auch nochmal die Frage, seid ihr Sünder? Wow, das wollte ich hören. Ich war vor, ja, das ist jetzt ein bisschen her, in einer Gemeinde zu Besuch am Sonntagmorgen. Es waren mehrere hundert Leute da. Und es kam ein Gastredner. Der stellte sich vorne hin, stand eine Weile, guckte alle lächelnd an. Und plötzlich stellte er eine Frage. Wer von euch hier ist ein Sünder? Und ich saß da und war gespannt. Auf einmal ging eine Hand hoch, dann die nächste, dann die nächste, dann waren es 50, dann waren es 100, dann waren es fast alle. Und in mir sackte etwas zusammen, schnurrte etwas zusammen. Sie sahen sich noch als Sünder. Und es hat mir richtig in meinem Herzen wehgetan. Und eure Antwort, die hat mir Mut gemacht. Wir sind keine Sünder mehr. Heißt es, dass wir gar nicht mehr sündigen? Nein, das heißt es nicht. Aber dieses Bewusstsein, ich bin ein Sohn des Höchsten. Ich bin eine Heilige, eine Geliebte, eine Gerechte. und ein Auserwählter. Das hebt doch gleich unser Bewusstsein hoch und unsere Stimmung gleich mit. Wir waren ja von Berufswegen vorher Sünder, veranlagt zu sündigen. Aber jetzt ist die Macht durch Jesus der Sünde gebrochen. Und es liegt an uns, wie wir uns entscheiden. Will ich sündigen, lasse ich das zu, dann tue ich's. Trotzdem bin ich keine Sünderin mehr, aber ich lebe mit dem Bewusstsein, immer weniger zu sündigen und immer bessere Gedanken zu haben, wahre Gedanken, die übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Die erste Folie bitte. Im Psalm 51, Vers 5 heißt es, dass wir alle als Sünder auf die Welt gekommen sind. Siehe, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und heute haben wir gehört, dass sogar Zweijährige schon ein Bewusstsein dafür haben können, dass sie was falsch gemacht haben, dass etwas nicht ganz stimmig ist. Und das finde ich so wunderbar. Ich war zu einer etwas größeren Party eingeladen und da saßen viele Ungläubige dabei und ein paar Gläubige. Und es ging plötzlich darum, ob Kinder schon sündigen können. Die Mehrheit hat gemeint, auf keinen Fall. Die haben ja überhaupt noch kein Bewusstsein dafür. Die Bibel lehrt uns was anderes. Mein Mann ist ja öfter, 40 Jahre lang immer wieder, mit Gruppen nach Israel gereist. Ich habe ihn oft begleitet, um ihn zu unterstützen. Und dort muss man einen jüdischen Reiseleiter anstellen, damit er in Lohn und Brot kommt. Und das, wir hatten oft einen ganz, ja, einen älteren Herrn dabei, der hieß Jaus. Vielleicht kennen ihn einige, wenn ihr oft in Israel gewesen seid. Mittlerweile ist er leider gestorben. Dieser Jaus, der kannte die Bibel von vorn bis hinten. Wir haben immer nur gestaunt, was er erzählt hat. Nicht nur vom Alten Bund, vom Alten Testament, ganz viel vom Neuen Testament. Aber er bekannte sich trotzdem nicht zu Jesus. Immer wieder hat jemand etwas fallen lassen, aber man muss da auch sehr sensibel sein. Beten ist da die bessere Variante. Und wenn es dann so ein bisschen brenzlig wurde, dann zückte er einfach einen Witz aus der Tasche. Er war überhaupt voller Witze. Und immer, wenn er irgendwo irgendetwas aus dem ausweichen wollte im Gespräch, hat er gleich und keine Antwort geben wollte, hatte er einen Witz parat. Und hier, als es dann um die Sünde ging, dann hatte er auch einen Witz parat. Ihr kennt diesen bestimmt. Er ist nicht ganz stubenrein, aber, aber er sagte dann, wenn Eva eine Chinesin gewesen wäre, dann hätte sie den Apfel, also die Frucht, hängen lassen und hätte die Schlange gegessen und wir hätten diesen ganzen Schlamassel nicht mehr. Ja. Ob das so gut gegangen wäre, ist fraglich. Aber er hatte dieses Thema beendet, was Sünde anging. Ja, sie fing ja im Garten Eden an. Römer 3, 23 bis 24 heißt es, und ihr könnt es da mitlesen, denn es ist hier kein Unterschied zwischen Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Ja, als wir Jesus annahmen, wurden wir geistlich neu geboren, auch Kinder Gottes genannt, Kinder des Höchsten. Wir haben einen Titel bekommen, unterschiedliche Titel. Ich habe sie schon öfter erwähnt, wir wurden auch Heilige genannt und keine Sünder mehr, Auserwählte, Erben und so weiter. Und das alles aufgrund von Glauben, als ein unverdientes Geschenk, indem wir Ja gesagt haben zu Jesus, verbunden mit der Bitte um Vergebung unserer Schuld. Und da heißt es im Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich komme auch immer wieder ins Gespräch mit Menschen, die sagen, selbst eine Älteste aus einer Gemeinde hat zu mir gesagt, Margarita, du hast mir das jetzt alles erklärt, aber ich bleibe dabei, ich bin eine Sünderin. Und ja, der Heilige Geist kann trotzdem zu ihr reden eines Tages. Sie hat es gehört. Und das ist wichtig. Wir werden immer wieder mal Fehler machen, aber immer weniger. Und das ist wichtig, dass aus dem Bewusstsein heraus wir das auch gar nicht mehr wollen. Die nächste Folie bitte. Gottes Kinder sind nicht die Sünde, aber dafür verantwortlich, dass die Sünde nicht über sie herrscht. So ist es richtig. Da seht ihr, eine Hand und ein Splitter ist in der Hand. Die Hand ist aber nicht der Splitter. Wenn ich einen Splitter in meiner Hand habe, dann ist etwas nicht in Ordnung mit meiner Hand. Es tut mir nicht gut. Aber das hat nichts mit mir selbst zu tun, sondern mit dem Splitter. Und Gottes Kinder sind nicht die Sünder, aber dafür verantwortlich, dass die Sünde nicht über sie herrscht. Und ich bin nicht die Sünde und ich bin keine Sünderin. Ich bin ein Sohn des Höchsten. Die Sünde hält mich davon ab, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Wer Zeit hat, kann sich mal Römer 6 vorknüpfen. Da sind super Erklärungen drin über dieses Thema. Und merken können wir uns, was du tust, bestimmt nicht, wer du bist. Wer du bist, bestimmt immer dein Tun. Das ist so wichtig, nicht mehr zu denken, ich habe jetzt so viel Mist gebaut, da komme ich ja gar nicht mehr raus. Und ich habe immer wieder Leute, die das sagen, das ist bei mir zu viel, das geht schon, einfach nicht mehr zu vergeben. Wenn sie ein Leben lang oder viele Jahre kriminell gewesen sind und so weiter. Aber wir wissen, dass das anders ist. Und noch einmal zur Wiederholung, neues Leben, die nächste Folie bitte. Neues Leben bringt die neuen Titel von Sündern zu Kindern Gottes, zu Söhnen, zu Erben, zu Heiligen und so weiter. Denn in Römer 8, 14, der Römerbrief ist sowieso ganz besonders. Auch der Epheserbrief, eigentlich alle Bücher. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Da haben wir es schwarz auf weiß. Wir lassen, entscheiden uns, vom Geist Gottes uns leiten zu lassen. Und wir sind Söhne Gottes. Und wenn kurz etwas daneben geht, dann gibt es auch eine Lösung. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Und 16 ist genauso ein wunderbarer Vers. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können das erleben, wir wissen das. Wenn wir uns mit der Thematik stark auseinandersetzen, dann sagt uns der Geist Gottes, dass wir seine Söhne sind. Und Galater 4, 7, heißt es, so bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Es gibt noch mehr Verse, aber das sind schon einige, die ganz, ganz wesentlich sind. Nicht vergessen von Sündern zu Kindern, Söhnen, Heiligen, Gerechte und so weiter. Das habe ich jetzt x-mal wiederholt, das werdet ihr nicht vergessen. Paulus und die anderen Schreiber der neutestamentlichen Briefe benutzten großzügig den Begriff Heilige. Für wen? Für einfache, ganz gewöhnliche Menschen, die Jesus zu Jesus Ja gesagt hatten. Und das ist noch nicht in allen Kirchen angekommen, allen Gemeinden. Es hängen an den Wänden teilweise noch in Kirchen Heilige, die Gutes getan haben. Bestimmt haben sie sehr viel Gutes getan. Und wenn wir dann kommen und sagen, ich bin schon eine Heilige, ich komme da nicht immer gut an. Und ja, also trotzdem sind wir Heilige. Ganz gewöhnliche Menschen, ganz gewöhnlich, nein, ganz gewöhnlich überhaupt nicht. Wir sind Söhne des Höchsten, das ist wunderbar. Aber es können, wie gesagt, auch noch Verfehlungen passieren. Und das fordert uns ein bisschen heraus. Mir geht es manchmal so, wenn ich etwas gemacht habe und ich weiß das ganz genau, das hätte ich nicht tun sollen. Das kommt sofort, der Heilige Geist erinnert mich dann. Und dann bin ich kurz auch manchmal ein bisschen bedrückt, dass mir das passiert ist. Aber dann können wir doch aufstehen und sagen, ich bitte um Vergebung, dass mir das schon jetzt wieder passiert ist. Aber Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf mir, dass das nicht so oft wieder vorkommt, am besten niemals mehr. Aber wir leben auch in keiner Knechtschaft mehr. Und das ist auch gut. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und lasst uns nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufbinden. Denn das können wir auch damit machen, wenn wir dann uns einfach terrorisieren innerlich. Wie konntest du? Ich habe das schon immer wieder mal gemacht und ich tue es immer weniger. Und da bin ich Gott sehr dankbar für. Aber es passiert immer noch. Das können zerstörerische, negative Gedanken sein. Der erste Gedanke, der nennt sich Kognition. Und der kommt angeflogen. Und wenn er negativ ist, was sollte ich tun? Ich sollte diesem Gedanken widerstehen. Aber tue ich das nicht sofort, dann kommt der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der zehnte, der elfte. Und so geht's weiter. Und schon bin ich ein bisschen weggerutscht aus meiner Identität, die ich in Christus habe. Und es gilt einfach, solche Gedanken zu widerstehen. Das ist ein Übungsfeld. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle noch nicht ganz dort sind, wo wir hinkommen können, wenn wir aufpassen, was wir denken. Und ja, wir haben manchmal Gedanken, die haben sich verselbstständigt. Und es ist wie wenn, wir haben das ja auch bei den Anstößen schon gehabt, da kommt ein kleiner Triggerpunkt und schickt, wirst du getriggert, lässt es zu. Anstatt sofort zu reagieren, diesen Anstoß habe ich schon bearbeitet. Fort damit. Ich gehe nicht wieder zurück in diese alte, quälende Situation. Und verurteile mich. Was heißt es in Römer 8,1? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die nächste Folie bitte. Ja, wir können schon manchmal noch ein bisschen Müll produzieren. Ich hörte von einem Pastor, der erst kürzlich, der stand vor einer Gruppe von Menschen und die wollten alle gesegnet werden. Und er ging von einem zum anderen und segnete diese Menschen. Und plötzlich stand er vor einem Mann, wollte gerade ihn auch segnen. Dann sagte eine innere Stimme, der Heilige Geist, willst du eine Mülltonne segnen? Das war hart. Aber er hat so nicht zu ihm weitergegeben. Er hat es nur innerlich gehört und hat dann ganz liebevoll gesagt, ich will dich gerne segnen, aber ich glaube, du hast vorher noch einiges mit Gott in Ordnung zu bringen. Und das ist, der hat es ja gewusst, was in ihm ist. Der war ja schon Christ. Es war kein Frischling oder jemand, der noch nicht neu geboren war. Aber ich fand das so heftig. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich glaube, der Pastor meinte damit, oder Gott meinte damit, mit diesem Satz, soll ich ihn noch für mehr Müll segnen? Vielleicht hat Gott das so gemeint. Ich weiß es nicht, aber lasst uns unseren Müll, der meistens hauptsächlich gedanklicher Natur ist. Wir gehen nicht hin und geben dem anderen eine Ohrfeige oder sonst was, wie Kinder das machen, und schubsen uns gegenseitig, wenn ich unbedingt, ja, neben jemanden sitzen will und schickt die Person dann weg und setzt mich dahin. Solche Dinge machen wir nicht mehr. Aber ihr braucht euch gar nicht zu offenbaren. Aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass mancher Müll irgendwo noch im Keller in so Verliesen abgelagert steht. Wenn nicht, gratuliere ich. Der Keller, unser Keller, der hat viele Räume. Und manche Räume sind bestimmt schon ganz blank. Aber andere Räume, das ist nur eine Frage. Könnte ja sein, dass da noch irgendwo so ein abgestellter Müllsack steht. Es wäre gar nicht so schlecht, den mal anzuschauen in einer guten Stunde. Und die nächste Folie bitte. Da heißt es bei Römer 8, das habe ich ja schon gesagt, es gibt keine, oh, da bin ich ein bisschen zu schnell. Einfach nicht hinschauen. Es gibt keine Verdammnis, das wiederhole ich wieder, für die, die in Christus Jesus sind. Wir verurteilen uns nicht mehr. Und das ist ein ganz anderer Lebensstil dann. Aber es heißt trotzdem im Römer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen. Mit jedermann, steht bei mir in der Luther. Und gibt es vielleicht auch noch ab und zu jemanden, den ihr nicht so mögt? Kann ja sein. Ich glaube, das Wort hier ist ganz wichtig. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Wenn wir uns reinigen von Schuld, von irgendetwas, was wir gerade eben ja verbockt haben, dann reinigt er uns davon. Und wir versuchen es nicht zu wiederholen, was wir da eben gemacht haben. Und dadurch kommen wir auch stärker in die Heiligung hinein. Was bedeutet denn Heiligung? Dass wir immer weniger sündigen. Und dadurch geben wir immer mehr Raum dem Heiligen Geist. Und das Bild ziehe ich mir dann immer. Will ich Raum dem Heiligen Geist geben oder Raum dem Feind? Und ich will doch lieber dem Heiligen Geist Raum geben. Und dann komme ich stärker in diese Heiligung hinein und meine Gebete werden ja mehr und mehr erhört. Wenn zwischen Gott und mir was steht, dann ist es manchmal mit der Erhörung, ist er zögerlich mit der Erhörung. Und der Heilige Geist erinnert uns, hey, Margarita, da war was. Bring das erst in Ordnung. Und er sagt es nie verurteilen. Das ist so schön. Und Römer 2, da gibt es auch Vers 1, einen ganz starken Vers. Darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist. Wenn du den anderen verurteilst, verurteilst du dich selbst. Und das hat viel mit mir gemacht. Ich drehe einfach dann den Dolch zu mir hin, den Pfeil. Und da bekomme ich Respekt. Der Herr will uns bewahren davor, dass wir kritisieren und den anderen negativ belasten mit irgendwelchen Dingen. Also, die Gotteserkenntnis ist wichtig, aber auch die Selbsterkenntnis. Wer bin ich wirklich während des Alltags zu Hause? Und es ist so gut, wenn wir immer stärker wachsen, lebendiger werden, vollkommener werden durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und dadurch wächst auch die Freude. Und die bleibt dann auch zu Hause. Und wir müssen nicht erst herkommen und uns von Georg die Hand auflegen lassen. Das können wir zusätzlich noch. Dann geht es noch höher. Ja, aber es gibt natürlich jemanden, der sich immer entschieden dagegen stellt. Und versucht uns immer wieder wegzubringen, zu überführen zur Sünde oder zu einem negativen Gedanken. Oder das und das hat er jetzt aber wirklich verdient. Ja. Derjenige, der das tut, ist natürlich Satan. Und er kann nichts gegen unsere Position tun, gegen unsere Identität, die wir in Christus haben, außer, dass er uns täuschen kann. Wir lassen uns manchmal täuschen, seiner Lüge zu glauben, dass wir von Gott nicht angenommen sind, Das kommt immer wieder bei Christen vor. Und dass wir als Christ gar nichts bringen werden, dass wir Versager sind als Christen. Und da lassen wir uns mit diesen Lügenangeboten von der anderen Seite täuschen. Das heißt, sofort reagieren und sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich lasse mich nicht täuschen. Satans Täuschung bezüglich unserer Identität ist eine seiner Hauptwaffen gegen unser geistliches Wachstum. Lasst euch nicht mehr täuschen. Und betet dafür, dass der Heilige Geist uns erinnert, ob das jetzt gerade eine Wahrheit ist oder eine Täuschung, die letztendlich eine Lüge ist. Aber er will uns etwas glauben machen, was nicht wahr ist. Und damit an Einbildungen und an Lügen binden. Die nächste Folie bitte. Täuschung und Lüge. Noch einmal den ersten Satz. Täuschungen wollen uns etwas glauben machen, was nicht wahr ist. Und damit an Lügen, oder wir können auch Einbildungen sagen, wir bilden uns auch manchmal was ein, binden. Bestimmt habt ihr das schon mal erlebt, oder? Seid ihr aus der Ebene längst versetzt worden in die weit höhere? Ich gratuliere. Wenn jemand unter euch meint, er sei etwas, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also dieser Vers, der trifft mich jedes Mal. Der ist so ernst zu nehmen und er hilft uns aber auch gleichzeitig ganz stark, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sich selbst, täuscht sein Herz, glaubt den Angeboten der Gegenseite. Und die Zunge, das heißt ja auch im Jakobus, da gibt es ganz viel über die Zunge, dieses Übel, ne? Aber die Zunge können wir auch für gute Worte gebrauchen. Und das wollen wir immer mehr lernen. Das ist wunderbar. Mich hat in den letzten Wochen eine Geschichte sehr, sehr beschäftigt. Die steht in 1. Mose 9. Kurz nach der Sündflut ging es um Noah und seine Söhne. Er war dann Weinbauer geworden, hat Wein angepflanzt. Und seine Söhne hießen, das wisst ihr alles, Sem, Ham und Japhet. Und er hat gekeltert und hat dann über den Durst getrunken. Und hat sich ins Zelt gelegt und zwar völlig entblößt. Plötzlich kommt der eine Sohn, der Ham, rein ins Zelt, sieht diesen entblößten Vater, dreht sich um und läuft zu seinen Brüdern. Und was tut er mit seiner Zunge? Er erzählt es den Brüdern. Der Vater, der liegt da nackt im Zelt. Wie reagierten die Jungs, die Brüder? Ich fand wunderbar. Sie nahmen eine Decke und gingen rückwärts ins Zelt. Warum? Um die Blöße des Vaters zu bedecken. Das ist für mich so beeindruckend, weil das ja eine Geschichte ist, die bis zu uns in die Gegenwart schwappt. Reden wir manchmal über die Dinge anderer Leute offen? Kritisieren wir? oder machen sie schlecht und fühlen uns dabei noch irgendwie ein bisschen gut. Aber das gute Gefühl hält nicht lange an. Damals fand ich, und daran dachte ich dann, dass der Ham wurde ja dann vom Noah und seine Nachkommen verflucht. Die lebten noch im alten Bund. Und Japhet und der Sem, die wurden gesegnet. Und das macht sehr betroffen. Der Ham war ja gerade durch diese Sintflut wie hindurch gerettet worden, oder? Es waren, glaube ich, 8 Leute, die gerettet wurden durch die Arche. Und Ham war einer davon. Und ein paar Tage danach macht er seinen Vater schlecht. Also damals hat es schon begonnen. Ganz schnell ging das mit der Zunge. Und die Zunge spielt heute noch eine ganz große Rolle unter Christen. Und ich finde es so schön, wenn man Menschen hochhebt, wenn über sie geredet wird und wir dann Beiträge geben können. Aber hast du nicht gemerkt, das, was er da und da getan hat? Und wir verhalten uns vielleicht auch öfter wie Ham. Naja, vielleicht wir nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber es gibt viele Ham-Menschen, die erzählen die üblen Dinge, die andere gemacht haben. Und das ehrt keinen Menschen, das ehrt überhaupt schon gar keinen Christen. Wir dürfen es lernen, die Sünden, die Fehler der anderen zu bedecken und sie nicht noch groß rauszustellen. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion. Ich möchte zu dem Sem und dem Japhet gehören. Ich möchte ein Nachahmer von ihnen sein. Das Gute tun und das Gute reden und den Spott und die Kritik einfach lassen. Ist manchmal nicht so einfach, wenn man sich gerade aufgeregt hat. Das ging mir persönlich in den letzten Monaten so. Ich habe einen Gärtner, der macht schon über ein Jahr lang an meinem Garten rum. Ja, der macht rum, das ist der richtige Ausdruck. Der kommt 3 Monate nicht, hat 1000 Ausreden und kommt dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann wollte ich ihn entlassen und dann hat er einfach gesagt, das geht gar nicht, ich brauche das Geld. Aber dann müssen Sie Ihre Arbeit tun. Ja, ja, bis Ende Juli ist der Garten fertig. Der ist heute noch nicht fertig. Und ich habe meine Zunge da nicht ganz im Zaum gehalten. Ja, ich habe, als ich an diese Geschichte dachte, habe ich mich selbst einfach dann so ein bisschen unter die Lupe genommen. Ich habe zu einigen über ihn schlecht geredet. Ich habe einfach erzählt, wie es ist, weil ich immer wieder gefragt wurde, ist der Garten jetzt fertig? Nein, ist er nicht. Oh, da müssen wir weiter beten. Und Vorschläge kamen noch und nöcher. Und vielleicht war das meine Aufgabe von Gott her, einfach mal, und das habe ich auch angefangen, aber es rutscht immer noch was raus über ihn. Da will ich das einfach ganz ablegen. Er hat auch schon was Gutes geleistet. Und mein Augenmerk auf das Gute. Und das habe ich dann neulich gemacht. Und dann guckt er mich ganz glücklich an und sagt, bin ich froh, dass Sie den Rasen mögen. Und er ist auch wirklich hübsch. Aber es gibt noch so viele andere Dinge. Und da lerne ich, nicht dem Harm nachzuahmen, schlecht zu reden. Ich habe heute Morgen auch noch mal gebetet, und dass ich gute Worte für ihn finde. Zwischendurch finde ich sie auch. Ich muss ja auch ehrlich sein. Aber es wird, diese Geschichte war für mich einfach eine Hilfe. Davon loszukommen, zu viele Worte zu machen über einen, der das wirklich nicht so gut gemacht hat. Ja, zu wem wollen wir nachahmen? Natürlich sagen alle Sem und Japhet. Und lasst uns das auch tun. Diese Zunge im Zaum zu halten, ist einfach eine Herausforderung. Oder? Und ich bin schon ein bisschen ein alter Hase im Glauben. Und auch mir passiert es, und das bekenne ich einfach. Ich will da auch lernen. Und das ist meine jetzige Lektion, an der ich ein bisschen zu beißen habe. Aber der Heilige Geist hilft mir und erinnert mich dann. Und dann hat er mich an den Harm erinnert. Ja, ich finde, das Bild von Harm ist erschütternd. Harm ist einer der wenigen, die nicht so richtig gerettet wurden, sondern verflucht wurden. Aber wir sind Gerettete. Uns geht es besser. Wir leben im neuen Bund. Damals war das nicht so einfach. Da fingen ja dann auch die Opferungen an und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber ihm fehlt, er hatte einen Mangel an Demut und Zurückhaltung. Das wurde ihm zum Verderben. Und vielleicht hilft es uns ein bisschen, an diese Geschichte zu denken, die einfach für Sem und Japhet gut geendet hat, aber nicht für den Ham. Und uns geht's viel besser aufgrund dessen, dass wir Söhne des Höchsten sind. Wir bitten um Vergebung und lassen es los. Er reinigt uns dann mit seinem Blut. Und er liebt uns weiter. Er verurteilt uns auch nicht, wenn wir etwas falsch machen. Aber er sehnt sich danach, dass wir immer stärkere Söhne Gottes werden und in die Heiligung Gottes viel stärker hineinwachsen. Ich sehe, meine Zeit ist abgelaufen mit dieser Geschichte. Die gebe ich euch mit. Lest sie doch mal. In 1. Mose, Kapitel 9. Sehr interessant. Und wenn man darüber nachdenkt, dann fällt einem dies und jenes ein. Wichtig für uns ist, dass wir uns nicht täuschen lassen vom Feind. Und dann seine Angebote noch für wahr halten. Ich fühlte mich ja auch im Recht. Ich habe ja einen Anspruch gehabt auf das, auf den Garten, dass er es ordentlich macht. Den habe ich auch nach wie vor. Aber die Worte hätte ich besser wählen können. Und das wünsche ich euch, dass ihr da so richtig flott vorankommt und stärker in die Heiligung hineinwachst und somit in die Vollmacht, in die Salbung und viel mehr Freude erleben könnt dadurch. Amen. Halleluja. Amen. Ja, also was Handwerker angeht, kann ich durchaus mitfühlen. Halleluja. Aber ich will jetzt nicht anfangen, negativ über Handwerker zu reden. Nein. Handwerker machen viele gute Dinge. Halleluja. Sie pflanzen Tulpen und wunderbare Sachen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Vielleicht bist du ja ein Handwerker. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, jetzt wollen wir noch eine Sammlung einnehmen, okay? Fragen wir den Heiligen Geist, was er will, dass wir geben heute Abend. Du hast die Chance zu säen, du hast die Chance zu geben. Das ist ein Anlass zur Freude, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott und er wird ihm in allem, alle Zeit, alle Genüge geben und ihn überreich machen zu jedem guten Werk. Amen. Also in diesem Sinne, tu das, was der Heilige Geist dir zeigt, gerade jetzt. Wir haben einen Eimer, da kannst du deine Verpflichtungserklärung reintun, die du unter deinem Stuhl findest, oder du kannst in bar geben. Und du hast die Möglichkeit, über Überweisung, PayPal oder Kreditkarte zu geben, wenn du über Livestream zuschaust. Also tu das, was er dir zeigt. Okay. Gut, während ihr es durchgebt, lese ich euch hier noch zwei Zeugnisse aus dem Glory House vor. Das ist wirklich ein Glory House ein Glory House der Rematerialisierung verlorener Gegenstände. Das ist wirklich so. Da sind schon so viele Zeugnisse, das Glory House von der Svetlana, da sind schon so viele Zeugnisse in diese Richtung gekommen. Jetzt gibt es wieder zwei neue Zeugnisse. Und zwar eine Frau, die ihren Ausweis an einer Bushaltestelle verloren hatte, bat uns nach 2 Tagen intensiver Suche um Gebet. Also sie hat den Ausweis an der Bushaltestelle verloren gehabt. Nach dem Gebet tauchte der Ausweis auf übernatürliche Weise in ihrer Wohnung auf. Halleluja, ist das nicht stark? Amen. Bei einer anderen Frau tauchten nach dem Gebet sehr wichtige Dokumente wieder auf, die sie einer Person anvertraut hatte, die jetzt nicht mehr erreichbar ist. Also die Person hatte die Dokumente mitgenommen, ist nicht mehr erreichbar, aber die Dokumente sind wieder aufgetaucht. Halleluja. Amen. Das sind Glory-Wunder. Halleluja. Das sind Herrlichkeitswunder. Amen. Das ist so. Werden wir nächstes Wochenende übrigens, nächsten Donnerstag ist ja keine Glory-Live-Schule, dann startet das Wochenende am Freitag. Da werden wir, ich war heute wirklich starke Zeiten der Herrlichkeit gehabt heute und ich glaube, dass Gott uns wirklich auch bei diesem Wochenende unter anderem, er wird uns verschiedene Sachen geben, aber unter anderem glaube ich, dass er uns einen neuen Schub an solchen außergewöhnlichen Zeichen und Wundern geben wird. Rematerialisierung von Gegenständen, Materialisierung von Dingen, die nicht da waren. Ja? Die Sachen, die manche Leute vielleicht spooky finden, aber Versetzung von einem Ort an den anderen und solche Dinge. Ich glaube, dass Gott, jetzt kam wieder ein Zeugnis von jemandem, der Zeitverkürzung beim Fahren erlebt hat. Einfach auch diese Arten von Wunder will er aus der Herrlichkeit neu aktivieren. Das glaube ich, das hatte ich auch fürs Wochenende in einer Woche auf dem Herzen. Ja, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, übrigens zu dem Wochenende, dann melde dich unbedingt an. Die Anmeldungen kommen wirklich sehr massiv rein. Also melde dich an, so schnell wie möglich, wenn du Pastor bist oder ein Leiter eines Dienstes im vollzeitlichen Dienst, dann kannst du dich auch zum Pastorentreffen anmelden, das wir haben werden wieder am Samstagmittag mit Katie Sousa um 13 Uhr. Ja, also jetzt schon anmelden unter astrid.bauer@glorylife.de. Okay. Gut, hier habe ich noch ein Zeugnis. Ein Ehepaar aus dem Glory House besuchte eine Familie aus ihrer Verwandtschaft. In der Nacht hatte der Ehemann einen Traum, in dem Jesus ihm eine ermutigende Botschaft für diese Familie gab. Am Morgen erzählte er davon und die Familie war tief berührt. Gemeinsam beteten sie und es geschah Heilung. Der Nacken wurde geheilt, der Husten verschwand, das schwere Gefühl wich und Leichtigkeit kehrte ein. Diese Familie zusammen mit ihren Kindern hat nun Jesus in ihren Herzen. Halleluja, danke Jesus. Amen. Also Gott hat ihm einen Traum gegeben für die Familie, die Jesus nicht kannte. Und durch die Eindrücke, die Gott ihm gegeben hat, ist Heilung passiert und die Familie hat Jesus empfangen. Das ist doch stark. Hammer, Hammer. Preist den Herrn.